haben Sie denn mit Rechtsanwälten in der Vergangenheit alles erlebt? Okay. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Wie viele Rechtsanwälte waren es denn? Ja, den sechsten habe ich jetzt. Den sechsten? In der Versteigerungssache seit 5 Jahren. Ja. Ja, war da oben in Schweinfurt, haben wir uns empfohlen. Dann von dem Verein für Bankgeschädigte, dem BUK in Ulm. Ja, die arbeiten alle für die Bank. Mhm. Was haben die alle falsch gemacht? Der Erste zum Beispiel. Ja, der hat dann hat mir gesagt, er kriegt von der Rechtsschutz kein Geld da. Ging so das Grundstück, wo man erst versteigert hat. Ein halbes Jahr hängen lassen. Ja. Mhm. War untätig. Bitte? Er war untätig. Ja, ich habe ihn dann in den Kragen gepackt und habe gesagt, was soll ich machen, wenn ich von der Bank mehr Geld bekomme als von Ihnen. Ja, wortwörtlich. Nochmal, was hat er wortwörtlich gesagt? Was soll ich machen, wenn ich von der Bank mehr Geld bekomme als von Ihnen? Was soll ich machen, wenn ich von der Bank mehr Geld bekomme als von Ihnen? Ja, hat ich habe 1000 habe jedem schwarz gegeben, ohne Quittung. Hat jeder genommen schwarz. Außer der Letzte. Ja. Und dann einmal mit Rechnung 1000, habe ich heute noch keine Rechnung gekriegt. Mhm. Er hat Geld genommen und es Ihnen nicht quittiert. Natürlich haben wir eben 1000 mal gleich gegeben, damit er überhaupt den Fall mal anschaut. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist ein Kriminalfilm. Alles miteinander, was hier abläuft. Und der zweite Rechtsanwalt? Da war ich dann in München. Hat mir empfohlen, ja, da hat mir die Gegenseite, der wollte nämlich meine Hofstelle hier kassieren. Der, wo ihn mir empfohlen hat, der hat mir mit dem Anwalt, mit dem Staatsanwalt ausgehandelt, dass ich damals einen Nervenzusammenbruch hatte, hat mir dann geschrieben, da habe ich ihm gleich gesagt, ja, so geht's nicht weiter, ich brauche nicht lügen. Ja, habe ich dem dann gekündigt. Von da kam ich dann zu dem BUK in Ulm. Das war der dritte? Der dritte, ja. Der vierte schon, ja. Dann kam der Walefeld in Bonn, auch durch Empfehlung hier von Bad Wurzer von einem. Der hat auch, war einmal hier unten beim Landgericht und von da an hat der Präsident den bearbeitet und dann war Schluss. Nichts mehr gemacht, mein E-Mail kriegt er nicht, von der Versicherung haben sie da im Rechtsschutz noch 2 Instanzen kassiert und dann hat der Buck mir 2 Tage vor der Verhandlung gekündigt. Also was kenne ich. Ich hätte ihn bedroht. Das Böseste, was ein Rechtsanwalt machen kann, ne? Ja. Hat aber 2 Instanzen Geld kassiert von der Versicherung. Und den haben wir jetzt ja vor Gericht gehabt in Ulm, in dem Fall mit der Architektin da. Der hat 15.000 Euro unterschlagen und hat die Prozesslosenhilfe kassiert. Ja, und da hat er jetzt 1 Jahr Gefängnis, weil er schon mal was gemacht hat. Und jetzt hat man wieder einen Viehhandel gemacht, der Staatsanwalt mit der Richterin in Ulm. Wir saßen nebendran, haben mitgehört. Ja, jetzt zahlt er 4.000 Euro Strafe und hat dann Bewährung. So läuft es. Aber warum meinte denn der andere Rechtsanwalt, Sie hätten ihn bedroht? Er hat einen Grund müssen suchen, dass er mich da nicht vertritt. Er hat das ganz so aus dem Stegreif erfunden? Ja, 2 Tage vor der Verhandlung hat er mir frischlos gekündigt, Mandat niedergelegt. Hat er denn diese sogenannte Drohung irgendwie beschrieben? Nein, nichts. Gar nichts? Habe ich keinen Ersatz mehr hergekriegt, ein Versammlungsurteil gekriegt. Ja. So ging das immer weiter rein in den Dreck. Ja. Und dann war der dann in Bonn, der Walefeld, ja. Und jetzt bin ich beim Sechsten. Beim Sechsten. Und jedes Mal eine Menge Geld weg, eine Menge Geld. Die Stunde 120 Euro. Und ich muss noch von 1200 Seiten Akten, muss ich alles raussuchen, kopieren und bringen, damit die überhaupt durchblicken. Ja. Dazwischen hatte ich ja noch die Rechtsberaterin, die hat mir 15.000 Euro abgeknüpft, jede Woche. 500 für was schreiben, seitenweise ans Gericht geschrieben. Ja, die Anne Eckberts heißt die, von Koblenz. Ist auch bekannt schon in ganz Deutschland rum. Grauenhaft, grauenhaft. Wie groß ist der Schaden insgesamt durch schlechte Rechtsanwälte? Ja, diese ganze Dinge halt mit dem ersten Baugrundstück alles verhindern können, die Versteigerung, weil das hätte gar nicht versteigert werden dürfen. Ich hätte 100.000 Schulden gehabt und 1 Million ist alles geschätzt, was ich habe. Und die Verschleuderung von Hof für 300.000, das ist ein Kriminalfilm. Und dann werde ich hier 3 Jahre ausgeplündert. Ja. Das Haus sieht aus wie eine Ruine, Scheibe reingeschlagen, Wasserversorgung abgerissen. Schrecklich. Und das ist keine Straftat, sagt der Kommissar von Polizei. Ja, er darf seine Scheiben reinschlagen am Haus. Aber es fällt ja unter dem Gewaltschutzgesetz. Ja, es ist nicht geräumt, das Haus und die Gebäude. Und er klaut das raus 2 Jahre und die schauen zu. Das glaubt kein Mensch. Mhm. Ich denke, 95% Rechtsanwälte sind Betrüger. Die arbeiten zusammen mit dem komplotten Mafia-Zeug. Die telefonieren mit dem Staatsanwalt, da geht der Betrug dann schon los. Ja. Im letzten Verhandlung habe ich ja 10 Monate, 2 Wochen Gefängnis für Lügen, einen Viehhandel ausgehandelt, hatten die schon vornherein kommen, die schon das Urteil geschrieben, ja, also Bewährung, die 10 Monate wird aufgehoben, ich krieg Bewährung und bis April muss ich bedingungslos den Haus räumen. So was handelt der Richter aus dem Staatsanwalt. Ja, nach 3 Jahren hat man endlich mal die Zeugen hergekriegt und gesagt, die Lügen werden aufgedeckt, vorgebe keine Ruhe. Ist alles erfunden. Ich muss ins Gefängnis für das, dass wir alles geplündert hatten und Millionen betrogen. Das hält niemand aus. Jeder sagt, wie kannst du es? Die warten, bis ich da einen Amoklauf mache und durchdrehe. Man wird richtig von der Polizei noch dazu gezwungen. Das sind die Amokläufe. Die kann man alle nachverfolgen, wo die herkommen. Mhm. Psychoterror und ich sage zu den Richtern, wir sind nicht Richter, seid Hinrichter. Wir werden langsam hingerichtet. Jahr für Jahr, bis man durchdreht oder Selbstmord macht oder wir haben größere Fälle. Schrecklich. Und man sagt ihm im Fernsehen, die Ministerin, die Justizministerin, wir haben einen Rechtsstaat. Ja. Na, der Fall muss irgendwie jetzt, der Fall ist so, der stinkt so zum Himmel, ist alles bewiesen. Bei den anderen weiß man nicht sicher, die legen nichts offen, wieso versteigert wurde, aber bei mir. Und dann die Mutter mit 82 hier zwangsgeräumt. Justizopfer auch, verfolgt bis ins Grab im Haftbefehl, für die Räumung 2.500 noch. Der Anwalt hat total Parteienverrat gemacht, er arbeitet für die Banken und wissen wir inzwischen, hätte er mir schon sagen, ich kann sie nicht vertreten. Ja? Der Anwalt hat für die Banken gearbeitet? Der von der Mutter, ja. Der arbeitet für die Volksbanken, wir haben den einen Fall in Usterdame, die 2 Geschwister, wo man auch so 10 Jahre langsam hinrichtet. Und der hat meine Mutter soll er vertreten, hat nichts gemacht, gar nichts. Ja. Und jetzt wissen wir, dass er voll für die Bank und ich hätte mir so ihr sagen, ich kann sie nicht vertreten, ich bin befangen. Ja. Mhm. Voll verraten. Notar, Stadtrat, FDP, Rechtsanwalt. Ja. Das muss aufliegen. Wann haben Sie Ihr nächstes Treffen dort wieder? Wo? Im Umfeld. Ist da ab und zu mal so ein Treffen? Wir müssen jetzt ankommen. Ich habe jetzt gedacht, den Kopfverlag habe ich halt gerade im Internet gefunden. Der ist ja bei uns unten da, in Rottenburg am Neckar, da bei Tübingen. Kennen Sie nicht den Kopfverlag? Kopfverlag, vom Namen doch. Der Kopf, wo die ganzen Bücher schreibt von dem ganzen Mafia-Zeug. Ulf Gotte. Kopf heißt der, der ist hier, die Druckerei und Dings. Und da arbeitet ein Journalist, ein Wischnewski heißt der, mhm. 50, der ist auch von Schwaben geboren. Und da will ich jetzt mal anrufen morgen, ob die nicht einen schicken, wo ihr das alles gescheit aufnimmt und filmt. Mhm. Dann müsstet ihr bis nicht viel drüber runterkommen. Die haben ja bloß 100 Kilometer zu uns. Wir kriegen hier niemand, die Schwäbische Zeitung sagt, für euch dürfen wir nichts bringen. Sagt ihm eiskalt, verhölzen, Nusser, Nägerle. Wird nichts berichtet in der Zeitung. Der gehört hier zum meisten dem Fürsten, CDU, Fürst, alles ein Komplott. Landrat, alles CDU. Die schwarze Mafia, sage ich nur. Und die muss im März hier weg, da muss man jetzt alles tun an die Öffentlichkeit. Sie sind recht, notfalls Flugblätter verteilen, wenn die Zeitung nichts bringt. Aber wir brauchen mehr Leute. Mit 10 Leuten können wir hier nichts machen. Die räumen uns weg, vor wir da stehen. Vom Landgericht würde ich mal Demonstration machen in Ravensburg. Man kann sowas anmelden. Ja, habe ich ja gemacht. Wir haben Flugblätter verteilt vor meiner Bank. Tja, hatte nicht viel gejuckt. Die Leute haben es gelesen. Ja, bin selber schuld wahrscheinlich heißt. Mhm. Ja, so sind die, die nicht Betroffenen. Ja. Wollen nichts wissen. Ja, ja. Dann der Küblerin, den kennen Sie ja schon. Ja. Ist auch ein Kriminalfall. Da kann mir die Hunde nicht und Maus raus aus seinem Grundstück laufen, wird eingesperrt, sagt er. Die Frau haben mir zwei Kripo-Leute befallen, haben das Geld abgenommen und gestohlen, 1000 Euro. Kürzlich? Ja, gerade vorletzte Woche hat er mal angerufen. Er war im Krankenhaus und Arzt, weil er mit Herzprobleme hat. Und da kamen die Hunde zu viel Mafia, die wissen jeden Schritt, wo wir machen. Ja, und haben die da am Haustier rein überfallen gleich. Sagt, sie muss jetzt mit ins Gefängnis oder 2500 zahlen. Hat sie dann zusammengesucht und haben so 1000 irgendwo gestohlen. Ja. Wie gestohlen? Und jetzt verlangen sie schon wieder über 3000 oder 4000 von ihnen. Ja. Das ist Erpressung, Terror. Das muss jetzt irgendwie richtig an die Öffentlichkeit. Haben Sie mal geschaut bei dem Herber gegen die ganze Welt? Der ist ein Film gekommen bei 21 Grad. Wie heißt es immer? 48 Grad oder wie im ZDF? Die Sendung. 37 Grad, glaube ich. Wer ist da reingekommen? Dieser Herbert gegen die ganze Welt da. Der Film haben sie total verdreht von ihm. Er stand dann dumm da. Brauchen Sie Boss bei Google, Herbert gegen die ganze Welt, da kommt der ganze Film. Der ist da hinten am Rhein, Bad Krozingen. Mhm. Da ist auch so ein Fall. Und wir haben hier noch einige 5 Kriminalfälle. Ja. Aber Sie haben doch 10 Leute zusammen, oder dachte ich 10 bis 20 etwa? 10 schwierige, die schlimme Fälle haben wir schon, ja. Der eine ist verstümmelt im Rollstuhl. Mit 64 haben wir zwangsgeräumt in der Wohnung rein, da ist Fußpilz, hat mir die Füße auf kaputt gemacht. Hat mir jetzt endlich ein Gutachten. Schrecklich. Wegen einem habgierigen Banker. Der Banker hat den Hof selber gestohlen vor 8 Jahren bei der Versteigerung für 210.000. Jetzt wollte er 540.000. Jetzt hat er letzte Woche verkauft. Die Habgier, hätte er von nie den Hof steigern. War ein Baugrundstück da und er war ein Grundstück verkaufen, 180.000 Euro Schulden. Alles weggenommen, die zwei da im Psychiatrie bis versteigert war, damit er kein Theater macht. Ein paar Tage und dann vor 3 Jahren zwangsgeräumt da unten in der Wohnung von der Stadt. Hat er jetzt die Füße abgenommen, weil durch einen Pilz aus dem Boden. Ja. Hm. Ach je. Aber Sie kennen noch viele andere Landwirte dort auch noch. Gibt es denn welche, die da gar keine Probleme haben? Die anderen? Ja. Wenn man erfährt, das meist zu spät, wenn Versteigerung ist, doch, wir haben noch ein paar, wo Versteigerung kommt bei meinen. Wir haben das ganze 300 Stück Vieh weggeholt, das Landratsamt vernichtet. Ist auch ein Film im Internet drin. Ist schon ein schöner Film drin von ihm. Da werden alle hier kaputt gemacht. Das Landratsamt mit den ganzen Behörden ist eine Mafia. Da kommt Veterinäramt, kommt Landwirtschaftsamt, kommt Umweltamt. Überall finden sie was, wenn sie einen wollen. Perfekt, eine Diktatur. Der Landrat hat alle Ämter in einem Ding jetzt, haben alle zusammengelegt, nur zu dem Zweck, kann man Rundumschlag machen. Sonst hat es nichts gebracht, was sie machen da. Das sind einige, ja, und da kommen noch mehrere. Aber Sie hatten sich doch kürzlich erst getroffen, richtig? Am Samstag haben wir uns getroffen, ein paar, ja. Wie viel? Oh, 5 waren wir da von den Betroffenen. Wir waren jetzt gerade noch im Vortrag, war ich gestern bei dem Dr. Hammer da, hat er unten einen Vortrag wieder. Kennen Sie Dr. Hammer? Vom Namen. Wann wollen, Medizin, wann wollen Sie sich denn wieder treffen? Ja, möglichst bald. Kennen Sie den Jaschi, kennen Sie auch, oder? Ja. Der will ja auch mal raufkommen. Der war jetzt in Bonn beim, wie heißt der Rechtsanwalt, Plantico. Plantico. Plantico war in Bonn. 6 Stunden gefahren im Bummelzug, hat dann 400 Euro Rente da, oder Ding, hat 4. Zu mir der 3 Stunden. Ja, der kommt immer am Wochenende. Am kommenden Wochenende will er kommen? Naja, das muss man jetzt erst mal organisieren, ein bisschen, dass die 10 zusammenkommen, weil er hat ja auch einige Erfahrung. Und dann will er uns ein bisschen schreiben, der will da auch an die Generalstaatsanwältin schreiben nach Karlsruhe oder da. Ja, wir müssen alles probieren. Gibt's am Wochenende wieder ein Treffen? Weiß ich noch nicht, wir telefonieren dann rum, aber wahrscheinlich das nächste will halt dann ausmachen, wenn der runterkommt, gerade, dann haben wir das auch wieder treffen. Ja. Dann kommt der Jaschik, der weiß auch einiges weiter. Und, aber wir müssen das schauen, das ist schon richtig da, das Ding, alles reinbringen irgendwo und ein paar Filme ein bisschen. Diese kriminellen Sachen hier. Kennen Sie den Film Tatort am Briensee? Habe ich kurz gesehen, ist ja was drin gewesen da, ja. Ah ja, in Berlin. Ja, die Bürgermeisterin. Mit der Bürgermeisterin, habe ich gesehen, das ist ja grauenhaft, ja. Ja. Die haben die Pflanzengeleeranlagen haben wir bei uns auch überall. Ja. Die reichen voll auf. Alle Zwangsmethoden. Rücksichtlos. Haben Sie die zwei Bilder? In Stuttgart habe ich jetzt erfahren, dass eine alte Frau totgetrampelt wurde bei der Demonstration mit dem Wasserwerfer. Habe ich nie gehört irgendwo. Zwei sind blind. Mhm. Der eine mit den Bildern, der rennt da mit den zwei Augen, die hängen da raus. Schreckt schrecklich auf, das kommt aber nirgends in Zeitung. Wird alles verhindert. Irgendwo habe ich gelesen, dass er da man die Polizisten da vermummt in die Bevölkerung reingesteckt hat zum Steine werfen. Ja, hat er mal auch gefilmt, habe ich erfahren. Ja, und hat auch einer schon ausgesagt, wo es die Schnauze voll hat, die Polizisten. Langsam kriegen die auch genug, was da läuft. Von uns werden sie runtergeschickt, die Elite, die Kommissare, die Frontkämpfer. Ja, das ist nicht mehr normal. So läuft es ab, ja. Ja, der Nägerle-Fall und dann die Architektin, da 1 Million betrogen, alles versteigert und ruiniert. Dann die Geschwister da, die Nusser 10 Jahre verfolgt, sie als Bullen aus dem Stall geholt und geschlachtet. Ohne Pfändungsbeschluss vom Gerichtsvollzieher. Meiner, Kienle, Merck, haben wir schon einige. Mhm. Marschall hat eine Wohnung, Pilze da, die Frau ist gerade krank, seitdem hat MS, muss Medizin nehmen. Schimmelpilze in der Wohnung. Der Ziegenmann bis zum Schlaganfall 10 Jahre verfolgt, gerade von dem Anwalt, von der Mutter. Oh je. Wie kriegen wir das alles zusammen? Das muss jetzt irgendwo mal zusammen und dann ja. Muss man mal jemanden finden, da ist mal jemand. Dann machen Sie doch mal einen Termin mit dem Herrn Jaschik und den anderen Leuten. Bitte? Einen Termin mit dem Herrn Jaschik und den anderen Leuten bei Ihnen. Ja, das werden wir schon jetzt vornächstes Mal, wenn der runterkommt, Wochenende, dass wir uns da treffen irgendwo. Ja. Und da weiß auch der Stickle weiter. Ja. Ja gut. Jedenfalls muss man jetzt Wahlkampf anfangen, im März ist die Wahl bei uns und da müsste ich schwarz-gelbe Mafia weg. Und da wollen wir was tun, außer Stuttgart 21. Ja gut. Weil die alten Deppen, die wählen wieder die CDU, die ist ja so christlich. Ja. Das hätte man sollen fotografieren, die kommen nächstes Jahr wieder im Blutfreitag, aber im Blutdreh kommen alle zum Kommunizieren zum Bischof. Wie die Heiligen, diese Pharisäer. Und das ganze Jahr richten sie die Leute hin. Unglaublich. Ja, es geht um das Geld. Alles Geschäft. Ja, der Landrat ist ja auch zugleich wieder bei EMBW, Aufsichtsrat. Die Hälfte davon ist ja Oberschwäbisch, das sollte man wieder getrennen. Statt alle größer machen, können wir gut existieren. Da war der russische Botschafter bei ihm, weil er hat Atomkraftwerke in St. Petersburg beteiligt und so läuft das Geschäft ja alle. Ja. Ich melde mich in ein paar Tagen wieder. Drin. Bitte? Ich melde mich in ein paar Tagen nochmal bei Ihnen, ja? Ja, ich habe Ihnen ein paar Sachen geschickt, haben Sie mal mit der Zeit mit dem Ding aufgenommen da, die Zeitschrift in der Schweiz, und habe halt wieder einen gefunden. Kommt immer mehr, da sind Menge Leute umeinander, die muss man zusammenbringen, damit es mal eine Lawine gibt. Ja. Aber erstmal das Treffen mit den ganzen Leuten. Ja, und dann muss halt jeder, kennt sie dabei, auch mitbringen. Ich habe ins Rad reingetan, die Leute haben Angst, wenn sie anrufen, die sagen keinen Namen, nichts, die haben Angst. Ja. Wer hat Angst? Die Betroffenen. Ich habe Justiz, Bankgeschädigte gesucht, ins Rad. Die Zeitung will schon kaum reintun, muss ich dann schon, wer hat gute Erfahrungen gemacht mit Bank und Justiz. Und dann rufen sie dann an, aber die haben Angst, dass sie sich da melden. Ach so. Also brauche ich die Betroffenen, jeder kennt wieder ein paar und so kriegen wir dann schon mal 100 zusammen. Ja. Wir müssen die so zusammensuchen, die Betroffenen. Alle anderen wollen schon gar nichts wissen. Ja. Ja, diese Verbrechen müssen endlich an die Öffentlichkeit. Das muss aufhören. So, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Gut. Vielen Dank, auf Wiederhören. Ja, Nacht.